Der Kunstgriff von Friedrich von Schiller. Wollt ihr zugleich den Kindern der Welt und den Frommen gefallen? Malet die Wollust, nur malet den Teufel dazu.